Abschnitt 4 aus David Copperfield, Band 2 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Achtes Kapitel, Teil 2. Es war fast um 10 Uhr, als ein Wagen vor die Tür rollte. Wir standen jetzt alle auf und meine Mutter sagte eilig zu mir, da es so spät sei und Mr. und Miss Murdstone es gern sähen, wenn junge Leute früh zu Bette gehen, so wäre es wohl besser, wenn ich schlafen ginge. Ich küsste sie und ging sogleich mit meinem Lichte hinauf, ehe sie eintraten. Meiner kindlichen Fantasie kam es vor, als ob mit ihnen ein kältender Luftzug in das Haus gekommen wäre, der das alte, heimlich traute Gefühl wie eine Feder hinwegwehte. Es war mir sehr unbehaglich, als ich den andern Morgen zum Frühstück heruntergehen sollte, denn ich hatte Mr. Murdstone seit jenem Tage, wo ich das große Verbrechen an ihm begangen, nicht wiedergesehen. Aber es musste doch einmal geschehen, und ich erreichte die Stubentür, nachdem ich mehrmals schüchtern halbwegs umgekehrt war. Endlich trat ich ins Zimmer. Er stand vor dem Kamine, den Rücken dem Feuer zugekehrt, während Miss Murdstone den Tee bereitete. Er sah mich fest an, als ich eintrat, aber regte sich nicht. Nach einigem verlegenen Zögern ging ich auf ihn zu und sagte, »Ich bitte Sie um Verzeihung, Sir. Was ich getan habe, tut mir sehr leid, und ich hoffe, Sie werden es mir vergeben.« »Es freut mich, dass du's bereust, David«, erwiderte er. Die Hand, welche er mir reichte, war die, welche ich gebissen hatte. Ich konnte mich nicht enthalten, meinen Blick eine Weile auf einer roten Narbe ruhen zu lassen, aber sie war nicht so rot wie ich, als ich seinem falschen Blick begegnete. »Wie geht es Ihnen, Madame?« sagte ich zu Miss Murdstone. »Ach, lieber Himmel«, seufzte Miss Murdstone und gab mir den Teelöffel anstatt ihrer Finger. »Wie lange dauern die Ferien?« 4 Wochen, Madame.« »Von wann an?« »Von heute an, Madame.« »Oh«, sagte Miss Murdstone, »so wäre denn schon ein Tag weniger.« Sie führte in dieser Art einen Kalender der Ferien und strich ganz in derselben Weise an jedem Morgen einen Tag. Sie machte dabei ein trübes Gesicht, bis sie zum 10. kam. Aber ihr Herz wurde erleichtert, wie sie die zweistelligen Zahlen erreichte, und so wurde sie fast heiter, je näher das Ende heranrückte. Schon an diesem ersten Tage hatte ich das Unglück, sie in einen Zustand der größten Bestürzung zu versetzen, obgleich sie im Allgemeinen solchen Schwächen nicht unterworfen war. Ich kam in das Zimmer, wo sie und meine Mutter saßen, und da der Säugling, der erst ein paar Wochen alt war, auf dem Schoße meiner Mutter lag, nahm ich ihn sehr sorgfältig in meine Arme. Plötzlich stieß Miss Murdstone einen solchen Schrei aus, dass ich ihn fast fallen gelassen hätte. »Liebe Jane«, rief meine Mutter. »Gütiger Himmel, Clara, siehst du nicht«, rief Miss Murdstone aus. »Was, liebe Jane«, sagte meine Mutter, »wo?« »Er hat ihn«, rief Miss Murdstone, »der Junge hat das Kind.« Sie sank fast zusammen vor Entsetzen, aber sie richtete sich wieder auf, um auf mich loszustürzen und mir das Kind wieder zu nehmen. Dann wurde ihr so unwohl, dass sie ihr Kirschbranntwein geben mussten. Als sie sich wieder erholt hatte, untersagte sie mir auf das Feierlichste, meinen Bruder jemals wieder unter irgendeinem Vorwand anzurühren. Und meine arme Mutter, die, wie ich sah, anderer Meinung war, bestätigte demütig das Verbot und sagte, »Du musst doch wohl recht haben, liebe Jane.« Bei einer anderen Gelegenheit, wo wir drei beisammen waren, war der Säugling abermals die unschuldige Ursache, welche Miss Murdstone in heftige Leidenschaft versetzte. Meine Mutter, welche die Augen des Säuglings in ihrem Schoße betrachtet hatte, sagte, »Davy, komm zu mir«, und betrachtete meine Augen. Ich sah, wie Miss Murdstone die Stahlperlen, welche sie aufreihte, hinlegte. »Ich erkläre«, sagte meine Mutter sanft, »dass sie ganz gleich sind. Ich glaube, es sind meine Augen. Ich glaube, sie haben eine Farbe mit meinen Augen. Aber sie sind sich wunderbar gleich.« »Wovon sprichst du denn, Clara?« sagte Miss Murdstone. »Liebe Jane«, stammelte meine Mutter etwas beschämt von dem herben Ton dieser Frage, »ich finde, dass der Säugling und Davy ganz dieselben Augen haben.« »Clara«, sagte Miss Murdstone und stand zornig auf, »du bist geradezu eine Närrin.« »Liebe Jane«, remonstrierte meine Mutter, »geradezu eine Närrin«, wiederholte Miss Murdstone. »Wer sonst könnte meines Bruders Kind mit diesem Knaben vergleichen? Sie sind sich gar nicht ähnlich. Sie sind sich in jeder Hinsicht unähnlich, und ich hoffe, dass sie es immer bleiben werden. Ich kann solche Vergleiche nicht ruhig mit anhören.« Damit ging sie feierlichen Schrittes hinaus und schlug die Tür hinter sich zu. Mit einem Worte, ich war kein Liebling der Miss Murdstone. Mit einem Worte, es sah mich niemand freundlich an, selbst ich nicht, denn die, welche mich liebten, konnten es nicht zeigen, und die, welche mich nicht liebten, zeigten es so deutlich, dass ich mich nicht von dem beschämenden Bewusstsein losmachen konnte, dass ich gezwungen, ungeschickt und mürrisch erschien. Ich fühlte, dass sie mir das Leben nicht weniger unbehaglich machten als ich ihnen. Wenn ich in das Zimmer kam, wo sie sich befanden, und sie sprachen miteinander und meine Mutter schien heiter zu sein, so beschattete eine beklommene Wolke ihr Gesicht, so wie ich eintrat. Wenn Mr. Murdstone in seiner besten Laune war, so kam ich als Störenfried, und Miss Murdstones schlechteste Stimmung verschlimmerte sich noch. Ich konnte recht gut wahrnehmen, dass meine Mutter beständig das Opfer war, dass sie sich fürchtete, mit mir zu sprechen oder freundlich mit mir zu sein, damit sie sich nicht eine Lektion dadurch zuziehe, und dass sie sich nicht bloß für sich selbst, sondern auch für mich fürchtete und deshalb unruhig ihre Blicke beobachtete, wenn ich mich nur bewegte. Deshalb beschloss ich, mich so fern als möglich von ihnen zu halten und saß manche kalte Winterstunde in meinem einsamen Schlafzimmer und las in meinen kleinen Überrock gehüllt in einem Buche. Des Abends leistete ich manchmal Peggotty in der Küche Gesellschaft. Dort befand ich mich wohl und brauchte mich nicht zu genieren. Aber diese Auskunftsmittel fanden keine Billigung in der Wohnstube. Die dort herrschende Lust am Quälen machte ihnen bald ein Ende. Man hielt mich immer noch für ein unentbehrliches Hilfsmittel bei der Erziehung meiner armen Mutter, und ich durfte daher nicht abwesend bleiben. »David«, sagte Mr. Murdstone eines Tages nach dem Essen, als ich mich wie gewöhnlich entfernen wollte, »ich finde zu meinem großen Leidwesen, dass du von mürrischer Gemütsart bist.« »So mürrisch wie ein Bär«, sagte Miss Murdstone. Ich blieb vor ihnen stehen und ließ den Kopf sinken. »Und ich muss dir sagen, David«, sagte Mr. Murdstone, »eine mürrische und verstockte Gemütsart ist von allen die schlimmste.« »Und die Gemütsart des Knaben ist von allen, die ich bis jetzt gefunden habe, die verstockteste«, bemerkte seine Schwester. »Ich glaube, selbst du musst's bemerken, liebe Clara.« »Ich bitte um Verzeihung, liebe Jane«, sagte meine Mutter, »aber bist du auch wirklich sicher? Du wirst es gewiss entschuldigen, liebe Jane, dass du Davy verstehst?« »Ich würde mich doch wahrhaftig vor mir selbst schämen, Clara, wenn ich den oder jeden anderen Knaben nicht verstände«, erwiderte Miss Murdstone. »Ich maße mir nicht an, sehr tief zu sein, aber ich mache wenigstens auf gesunden Menschenverstand Anspruch.« »Gewiss, liebe Jane«, entgegnete meine Mutter, »hast du einen sehr kräftigen Verstand.« »Ach Gott, nein, bitte sage das nicht, Clara«, unterbrach sie Miss Murdstone heftig. Aber ich weiß, dass dies der Fall ist, begann meine Mutter von neuem, und jedermann weiß es. Ich habe selbst in mancherlei Art so großen Nutzen davon, oder ich sollte wenigstens, dass niemand mehr davon überzeugt sein kann als ich. Und deshalb sage ich es mit großer Schüchternheit, liebe Jane. »Ich will zugeben, dass ich den Knaben nicht verstehe, Clara«, sagte Miss Murdstone und rückte die kleinen Fesseln um ihre Knöchel zurecht. »Ich will zugeben, dass ich ihn gar nicht verstehe. Er ist viel zu tief für mich, aber meines Bruders Scharfblick gestattet ihm vielleicht einige Einsicht in seinen Charakter zu gewinnen, und ich glaube, mein Bruder sprach über diese Frage, als wir ihn nicht sehr höflich unterbrachen. »Ich glaube, Clara«, sagte Mr. Murdstone mit leiser, ernster Stimme, »es gibt bessere und unbefangenere Richter über diese Frage als du bist.« »Edward«, sagte meine Mutter schüchtern, »du bist natürlicherweise in solchen Fragen ein viel besserer Richter als ich und Jane gewiss auch. Ich sagte nur...« »Du sagtest nur etwas sehr Schwaches und Unüberlegtes«, erwiderte er. »Versuche es nicht noch einmal zu tun und nimm dich besser in Acht.« Die Lippen meiner Mutter bewegten sich, als ob sie antwortete, »Ja, lieber Edward«, aber sie sagte nichts laut. »Ich habe zu meinem Leidwesen bemerkt, David«, sagte Mr. Murdstone von neuem zu mir, »dass du von verstockter Gemütsart bist. Ich werde nicht gestatten, dass sich ein solcher Charakter unter meinen Augen entwickelt, ohne dass ich einen Versuch mache, ihn zu verbessern. Du musst dich anstrengen, anders zu werden, David. Wir müssen uns bemühen, dich anders zu machen.« »Ich bitte um Verzeihung, Sir«, stotterte ich. »Es fällt mir gar nicht ein, verstockt zu sein.« »Nimm deine Zuflucht nicht zum Lügenknabe«, herrschte er mir so rau zu, dass meine Mutter unwillkürlich ihre zitternde Hand ausstreckte, wie um mich zu schützen. »Du ziehst dich in deiner Verstocktheit auf dein eigenes Zimmer zurück. Du bleibst in deinem Zimmer, wenn du hier sein solltest. Ich sage es dir jetzt ein für allemal, dass ich dich hier und nicht dort zu sehen erwarte. Ferner verlange ich, dass du Gehorsam mit hierher bringst. Du kennst mich, David, ich will es so.« Miss Murdstone ließ ein heiseres Lachen vernehmen. »Ich will, dass du dich achtungsvoll, gehorsam und bereitwillig gegen mich und Jane Murdstone und gegen deine Mutter benimmst«, fuhr er fort. »Ich will nicht haben, dass ein Kind nach seinem Belieben dieses Zimmer scheut, als wäre es verpestet. Setz dich!« Er befahl mir wie einem Hunde, und ich gehorchte wie ein Hund. »Noch eins«, sagte er, »ich bemerke, dass du einen Hang zu niedriger und gemeiner Gesellschaft hast. Du darfst nicht mit Dienstboten umgehen. In der Küche wirst du von den vielen Sachen, die dir noch fehlen, nichts lernen. Von dem Geschöpf, das dir die Brücke tritt, will ich nichts sagen. Da du, Clara«, sagte er etwas leiser zu meiner Mutter, »aus alter Erinnerung und langer Gewohnheit in Bezug auf sie eine Schwäche zeigst, die noch nicht überwunden ist.« »Eine ganz unerklärliche Schwäche«, rief Miss Murdstone. »Ich sage nur«, fuhr er wieder zu mir gewendet fort, »dass ich nicht billigen kann, wenn du solche Gesellschaft wie Miss Peggotty ist vorziehst und dass du sie aufgeben musst. Jetzt weißt du, was ich meine, David, und weißt auch, was die Folge sein wird, wenn du mir nicht buchstäblich gehorchst.« Ich wusste es wohl, besser vielleicht, als er es dachte, soweit es meine arme Mutter betraf. Und ich gehorchte ihm buchstäblich. Ich zog mich nicht mehr auf mein Zimmer zurück, ich suchte nicht mehr eine Zuflucht bei Peggotty, sondern saß jeden langen Tag in der großen Wohnstube und sehnte mich nach dem Abend und dem Schlafengehen. Unter welchem peinlichen Zwang ich zu leiden hatte, wenn ich in einer Stellung stundenlang da saß und mich fürchtete, einen Arm oder einen Fuß zu rühren, damit nicht Miss Murdstone, was sie bei jeder Gelegenheit tat, über mein unruhiges Wesen klage, oder ein Auge zu bewegen, dass es nicht etwa einem Blicke der Abneigung oder des Forschens begegne, der neuen Stoff zur Beschwerde in meinem Blicke fand. Welche unerträgliche Langeweile, dem Picken der Uhr zuzuhören, zu sehen, wie Miss Murdstone die kleinen glänzenden Stahlperlen aufreihte, sich den Kopf zu zerbrechen, ob sie wohl einmal heiraten werde, und welchen Unglücklichen. Die Absätze im Gebälke am Kamine zu zählen und dann mit den Augen durch die labyrinthischen Verschlingungen der Tapete hinauf zur Decke zu schweifen. Und wie vielmal saß ich am Speisetisch schweigend und verlegen und fühlte immer, dass ein Messer und eine Gabel zu viel da waren, und zwar meine, ein Appetit zu viel, und zwar meiner, ein Teller und ein Stuhl zu viel, und zwar meiner, eine Person zu viel, und zwar ich. Welche Abende, wenn die Lichter kamen und ich mich beschäftigen sollte, aber da ich ein unterhaltendes Buch nicht zu lesen wagte, eine schwerere Abhandlung über Arithmetik hernahm, wenn die Maß- und Gewichtstabellen sich Melodien anpassten wie »Rule Britannia« oder »Weg mit den Grillen und Sorgen«, und durch ein Ohr in meinen unglücklichen Kopf hinein und zum anderen wieder hinausgingen. Wie oft ich gähnte und trotz meiner Sorgfalt einduselte, wie erschreckt ich von diesem heimlichen Schlummer wieder aufwachte, wie oft ich auf die schüchternen Bemerkungen, die ich nur selten versuchte, keine Antwort erhielt, wie sehr ich mir als eine leere Null erschien, die niemand beachtete und die doch jedem im Wege war, und wie es mir sogar zu einer Art Trost wurde, wenn mir Miss Murdstone bei dem ersten Schlag 9 Uhr befahl, zu Bett zu gehen. So schleppten sich die Ferien hin bis zu dem Morgen, wo Miss Murdstone sagte, das wäre also der letzte Tag, und mir für die Ferien die letzte Tasse Tee gab. Der Abschied machte mir keine Schmerzen. Ich war in ein dumpfes Hinbrüten versunken, aber ich erholte mich ein wenig und freute mich der Hoffnung auf Steerforth, obgleich Mr. Creakle hinter ihm dreute. Wieder erschien Mr. Barkis an der Gartentür und wieder sprach Miss Murdstone warnend Clara, als meine Mutter sich über mich beugt, um mir Lebewohl zu sagen. Ich küsste sie und meinen kleinen Bruder und war jetzt wirklich schmerzlich bewegt, aber nicht wegen des Fortgehens, denn die Kluft zwischen uns und die Trennung war jeden Tag vorhanden. Und weniger ihre Umarmung, so inbrünstig sie war, lebt noch in meiner Erinnerung als das, was der Umarmung folgte. Ich saß schon im Wagen, als sie mich noch einmal rief. Ich sah hinaus und sie stand in der Gartentür allein und hielt den Säugling empor, um mir ihn zu zeigen. Die Luft war kalt und still, und kein Haar auf ihrem Haupte, keine Falte ihres Anzugs regte sich, als sie mich starr ansah und das Kind emporhielt. So verlor ich sie. So sah ich sie später in meinen Träumen in der Schule. Eine stumme Gestalt vor meinem Bett, die mich mit demselben ernsten Blick ansah und den Säugling emporhielt. Ende von Abschnitt 4, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 30. November 2024.